Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 561 Sicherheit. Folge denen, die es wissen. Ja, so sieht's aus. Die Woche war wieder, teilweise interessant, ja. Mit einem Paukenschlag hat's begonnen und dann war eigentlich gar nichts mehr, ne? Aber es hat sich dann noch einiges aufgetan letztendlich. Doch der Paukenschlag war natürlich hier auch dahingehend gemünzt, wie die Schlagzeile oder der Titel der Folge heute ist, ja, auf die Sicherheit von Facebook. Der Facebook-CEO wurde ja übrigens wie über 500 Millionen andere Nutzer gehackt, beziehungsweise dessen Daten wurden entwendet über Facebook. Ja, dieses Leak wurde ja letzte Woche schon bekannt. Ja. Und ja, es taucht ja immer wieder die Frage auf, welchen Messenger soll man denn nutzen? Vielleicht sollte man es so machen wie Mark Zuckerberg, weil wenn sich jemand mit Sicherheit auskennt, dann wohl er. Und das ist wohl der Grund, warum er Signal nutzt, statt seinen eigenen Messenger. Das ist sehr interessant und sehr aufschlussreich auch. Ja, das wurde jetzt bekannt durch diesen Datenleak, also von Facebook, ja, seine Daten auf Facebook geleakt. Ja, und da kam dann eben dabei heraus, dass tatsächlich Mark Zuckerberg bei Signal einen Account hat. Ja, also das im Prinzip, wie hat man das rausgefunden? Man kann seine private persönliche Telefonnummer, ja, die ist mit veröffentlicht worden, die gab man dann bei Signal ein und siehe da, man konnte ihn per Signal hinzufügen und das bedeutet, dass er einen Signal-Account hat. Yay! Jetzt wird er wahrscheinlich, genau diesen Signal-Account wahrscheinlich nicht mehr haben, genauso wie diese Nummer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal dieser Nummer irgendwie eine Minute Ruhe finden würde. Und die Signal-Accounts sind ja aus Sicherheitsgründen an die Nummer festgekoppelt. Das heißt, neue Nummer, neuer Signal-Account. Definitiv. Was auch nicht so tragisch ist, ich habe es ja immer wieder gesagt, das ist ja bei der normalen Karte, bei der normalen Handykarte genauso, wenn man eine SMS bekommen möchte und man hat eine neue Telefonnummer, dann muss der Sender eben an die neue Telefonnummer schicken, ja, und fertig. Ja. Und die alten SMS von der alten Telefonnummer, ja, sind nur dann noch einzusehen, wenn man sie vorher gesichert hat, was man eben auch dann bei Signal machen muss. So, also das war ein Paukenschlag, denn es zeigt gleich mehrere Sachen. Natürlich, klar, das haben wir letzte Woche schon gehabt, Facebook ist unsicher. Ne? Das wissen wir aber schon alle. Warum wir es trotzdem noch nutzen, keine Ahnung. Ich nutze es nicht mehr, macht es mir nach, nutzt auch nicht mehr. Alles ist wunderbar. Und zweitens, ja, offenbar sind für wichtige Menschen, ist es klar, ja, dass Signal sicherer ist als der eigene Messenger. Ja. Das kann man dadurch durchaus schließen. Ja. Drittens, wenn zweitens fraglich ist, das heißt, wenn man einen Kund hat, das anzunehmen, naja, das war bestimmt nicht wegen der Sicherheit, ne? Hat man zwar nicht, aber dann würde 3 in Kraft treten. Nämlich, dass man auch mal gezeigt kriegt, dass man, egal, auch wenn man selbst, ja, einen eigenen Messenger hat, ja, und die Konkurrenz vernichten will, ja, dass man trotzdem auch einen Messenger von einer anderen Firma, ja, von der Konkurrenz eben auch nutzen kann. Warum auch nicht? Ich frage mich immer wieder, warum Leute so hart auf einen Messenger unbedingt auf ihrem Smartphone bestehen. Ja, also außer man hat eben Bedenken. Bei mir ist es zum Beispiel WhatsApp, gehört ja auch zu Facebook, ja, WhatsApp wird nicht auf mein Handy kommen, weil WhatsApp ein absolutes Datenchaos ist, ja, ein Datenschutz-Albtraum, ja, und deswegen kommt mir dieser Messenger nicht auf mein Smartphone. Okay, das kann man verstehen. Ja. Aber wenn jetzt, ich habe jetzt hier Line, ich habe Signal, ja, ich habe auch einen Matrix-Messenger drauf, ja. Wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich bin bei Viper, ja, würde ich sagen, okay, mach schon mal Viper drauf, fertig. Ja, was weiß ich, was es da noch alles gibt, ja, von mir aus ganz, ganz unorthodoxe Sachen, oder vielleicht auch noch einen alten XMPP-Messenger, ja, man sagt ja schon alt, ne, aber dabei ist es eigentlich noch eine aktuelle Chat-Plattform, ja, aber sie ist halt irgendwo in die absolute Irrelevanz abgedriftet. Auch ich hatte ja mal mit Xabber, einem sehr, sehr schönen XMPP-Jabber-Programm für, also Jabber hat es früher geheißen, jetzt heißt er XMPP, für Android herumgemacht und habe das eine ganze Zeit lang gehabt. Das war richtig gut, sicher auch, ja, Wahnsinn. Man konnte eigene Server aufsetzen, man kann auch sich den Serverbetreiber auswählen. Also ich meine, klar, da fängt es dann natürlich auch mal an, den richtigen Server auszuwählen, und da haben halt wieder normale Leute doch Schwierigkeiten. Aber was ich damit meine ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe hier XMPP drauf, ja, und ich möchte mit dem chatten, dann mache ich mir einen XMPP-Messenger drauf. Das ist ja keine große Sache. Ich mache mir 20 Messenger drauf, wenn es sein muss. Kein Problem. Nur WhatsApp kommt eben nicht drauf oder ein anderer Messenger, den ich eben für kritisch halte. Ja. Wo es dann natürlich auch drauf ankommt, klar, wenn ein Messenger zum Beispiel Kohle kostet, dann werde ich mir es natürlich ganz genau überlegen, ob das wirklich unbedingt sein muss. Da würde ich dann eher nochmal zurückfragen, würde dann eben dem anderen empfehlen, den oder diesen Messenger drauf zu machen, weil der eben kostenlos ist und dann brauche ich eben nicht dafür zu bezahlen. Ja, aber ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen, einen weiteren Messenger drauf zu machen. Die nutzen sowieso fast alle die den Messaging-Kanal von Google übrigens, ja, was nichts jetzt besonders Schlimmes bedeutet, ja, außer eben zum Beispiel Signal, aber da ist eben auch dran gedacht worden, so dass der Stromverbrauch minimal ist. Es ist nicht so wie früher vielleicht das mal war, ja. Jeder Messenger bedeutet einen Haufen Stromverbrauch. Wenn ich mir das hier angucke, verbrauchen die eigentlich immer nur dann Akku, wenn diese entsprechende App im Vordergrund ist. Ja. Aber die Messaging-App, vor allem wenn man sie eben nicht als Haupt-Messaging-App nutzt, die sind ja normalerweise im Hintergrund und dort verbrauchen sie ganz, ganz, ganz geringe Mengen nur an Akku. Und das kann man auch heutzutage sehr leicht nachsehen in seinem Smartphone. Fast jedes Smartphone hat hier eine Verwaltung, wo man dann eben sehen kann, ja, was eben hier wie viel gebraucht hat. Und jetzt gucke ich mal, Signal ist bei mir heutzutage, heute zum Beispiel noch nicht mal aufgeführt. Also da ist ein Strich, da ist so gering, dass es da nichts, also quasi unter 1% muss es dann sein, dann ist es hier nicht aufgeführt. Ja. Und wenn ich jetzt hier gucke, ja, dann ist es auch so tatsächlich richtig. Nutzung im Vordergrund, also starte hin und wieder mal Signal, so wie ich das heute auch gemacht habe, um sicher zu gehen, dass es auch im Hintergrund läuft, alles klar. Und da war im Vordergrund 1 Minute 26 Sekunden, das sind schlappe 3,13 Milliampere Stunden. Und im Hintergrund verbraucht er weniger als 1 Milliampere Stunde an Leistung und das ist einfach, ja, lächerlich. Fluffy Chat genauso, kreuzt dir bei 1% rum, ja, aber nur, weil ich es heute schon längere Zeit mal im Vordergrund hatte, da gab es ein Update, deswegen 1%, ansonsten ist es hier auch einzusehen quasi im Hintergrund, ja, liegt da, Moment, ich kann mal gucken, Fluffy Chat, das ist der Matrix Chat Client, ebenfalls unter 1 Milliampere Stunde im Hintergrund. Ja, so, Und jetzt Laien natürlich, klar, das braucht bei mir am meisten. Warum? Weil das eben, da geht es bei mir halt extrem rund. Das ist mein Hauptmessenger. Der war halt heute zum Beispiel schon 32 Minuten, 5 Sekunden im Vordergrund, was relativ viel ist. 88,95 Milliampere-Stunden verbraucht, ja. Und Ausführungszeit im Hintergrund. 1 Minute 58, also so aktiv halt, das sind meistens so ganz, ganz geringe Daten und das ist 2,38 Milliampere-Stunden, was eben hier zu 7% Akkuverbrauch führt. Und wenn man mal bedenkt, dass das eigentlich das war, was ich heute an dem Handy eigentlich groß überhaupt gemacht habe, ja, dann ist das eben sehr, sehr gering. Also das war eigentlich die App, die ich heute fast ausschließlich genutzt habe. Ich habe nochmal Princess Connect Redive gestartet. Das ist ein Spiel, das verbraucht sehr viel Strom, ja. Das sind 19% verbraucht. Und ansonsten waren es eben relativ wenig. So. Also das heißt, wenn man sich Messenger installiert und der läuft im Hintergrund, verbraucht das so gut wie keinen Strom. Ist so. Also das heißt, es spricht da nichts dagegen aus, außer eben, dass man nicht will. Und da muss ich sagen, da werde ich borstig. Ja. Dann heißt es nämlich, man ist noch nicht mal bereit, keine Opfer zu bringen, um mit jemandem zu kommunizieren. Man will den zwingen, ja, ohne dass er triftige Gründe hat. Und wenn er triftige Gründe hat, dann bitte nennen. Und dann kann man darauf eingehen. Bei mir ist es dann zum Beispiel immer, warum hast du denn kein WhatsApp drauf? Dann erkläre ich das kurz und dann sind die Leute entweder schockiert und sagen, oh Gott, warum habe ich das drauf? Naja, aber jetzt haben es ja alle meine Bekannten. Damit ist übrigens jetzt vorbei. Jetzt haben alle Bekannten Signal, ne? Cool. Das ist lustig. Und zwar massiv, ne? Aber das ist jetzt eben diese Geschichte. Und wenn ich dann jetzt hier angesprochen werde, ja, warum hast du denn keinen Wiper drauf? Und dann sage ich, ja, gute Frage. Moment, zack, ist drauf, fertig, hier meine ID, Ende, Wiper drauf, Ende. XMPP, wie ist deine XMPP-Adresse? Oh, habe ich momentan keine, beziehungsweise doch, ich habe eine, aber wird nicht mehr genutzt. Okay, Xabber installiert, eingeloggt, funktioniert, hier meine Xabber-Adresse. Ja, aber kommt halt nicht vor. Okay, also, so sieht's aus und deswegen sieht man jetzt ganz klar, wenn der Chef von Facebook, also WhatsApp und Facebook Messenger, dann lieber Signal benutzt für seine private Konversation, dann hat es für mich durchaus eine symbolische Aussagekraft. Übrigens, weil wir gerade bei Signal sind, ja, also die werden mir immer sympathischer. Jetzt bringen die ein Payment-System heraus. Ich hoffe, dass die wissen, was sie da tun, weil das kann nämlich dann in verschiedenen Staaten, das sind auch die europäischen Staaten recht Vorsicht zu genießen, kommen die da vielleicht in die Bredouille. Deswegen haben die dieses System bisher auch nur in Großbritannien gestartet. Also das ist sozusagen der Testmarkt momentan. Diese Signal Payments ist nicht etwa sowas, wie man jetzt von WhatsApp kennt, ja, wo man dann sein Bankkonto angeben muss, ne? Wunderbar, ne? Noch mehr Daten für WhatsApp und so, ja, das geht ja gar nicht. Da haben die nur die Bankdaten, niemals, ja. Nein, sondern dieses System läuft über Bitcoins, über, genauer gesagt, über Mobile Coin, das ist eine Cryptocurrency, genau eben wie Bitcoin, ja, und basiert auf Stellar Blockchain Technology und damit ist eben anonymes Bezahlen möglich. Das bedeutet also, ihr lädt Bitcoins bzw. Mobile Coins auf, ja, und die habt ihr dann in einem anonymisierten Wallet innerhalb von Signal und mit diesem Wallet könnt ihr dann wiederum bezahlen. Ja. Also wirklich nicht schlecht. Keine Verbindung zum Bankkonto und somit also ein sicheres Bezahlmittel, so wie man es auch von Signal eben gewohnt ist, dass die Privatsphäre ganz, ganz weit oben angesiedelt ist. Ja. Wie das dann letztendlich jetzt im größeren Stil umgesetzt wird, das wird man erst mal sehen. Erstmal müssen wir ja natürlich auf Großbritannien schauen jetzt, ja, wie das dort geht. iOS-User und Android-User dort können das bereits nutzen. Und wie sich das dann entwickelt, werden wir dann schnell sehen. Ja. Wäre sehr, sehr zu wünschen, dass das erfolgreich wird. Jetzt gerade natürlich hat ja Signal einen riesen Zulauf bekommen, so extrem, dass die Server ständig neu skaliert werden müssen, auch mal kurzzeitig Schwierigkeiten haben, die Flut von Neuanmeldungen zu bewältigen. Das finde ich äußerst faszinierend. Und was hier aufgepoppt ist in letzter Zeit, ja, das sehe ich auch mal bei meinen Bekannten, die ich ja irgendwie mal dazu gebracht habe, ne, also installiere mal Signal, ne, okay, oder ich wurde dazu gebracht, ehrlich gesagt, ja, das war mal eine Geschichte, wo ich dazu gebracht wurde, ja, wo ich eben auch gesagt habe, ich nutze Line als Hauptmessenger und jemand hatte eben nur Signal und sagt, nee, also aus Sicherheitsgründen nur Free Open Source Software und das ist natürlich für mich sehr, sehr einleuchtend, ja, wenn jemand extrem skeptisch ist und jetzt auch so einer Firma eben wie Line Corporation nicht vertrauen will, sehe ich das absolut ein, dann wunderbar, okay, dann habe ich mir Signal drauf installiert und ich habe es nicht bereut und deswegen haben dann auch noch andere Leute Signal mit installiert und bei denen poppen auf einmal so die Normal-User auf, ja, unglaublich. Noch vor wenigen Monaten war dort kaum jemand und jetzt alle. Aber wirklich alle. Alle, die vorher WhatsApp benutzt haben, nutzen jetzt Signal. Und das ist wirklich cool. Das kann natürlich von Bekanntenkreis zu Bekanntenkreis immer anders sein, logisch, ja. Ich habe auch schon gehört, dass viele zum Beispiel zu Telegram gewechselt sind. Ja, kann ich nicht verstehen, ne? Aber wie auch immer, ja. Ja, es ist besser als WhatsApp, aber man muss nicht von Regen in die Traufe kommen. Ne? Das ist auch sowas. Aber ihr seht, es funktioniert, es funktioniert. Und wenn jetzt hier mit dieser starken Rückendeckung, ja, jetzt so ein Payment-System eingeführt wird, ja, dann wäre das eine schöne Sache. Aber wie gesagt, die einzelnen Staaten können da dem ganz schnellen Strich durch die Rechnung machen. Einige Länder sind da überhaupt nicht begeistert davon, von Cryptocurrencies, ja. Die belegen auch regelmäßig Apps mit Verboten sogar, ja, Handelsverboten etc. Also da muss man wirklich aufpassen. Und deswegen müssen die dann natürlich vorsichtig vorgehen. Von daher könnte es natürlich sein, dass dieser Lauf, den die jetzt gerade haben, schon wieder ein bisschen abgeebbt ist bis dorthin, ne? Und dann eben wieder ja, das Ganze natürlich schwieriger machen. Ne? Stellt euch mal vor, jetzt würde das auf einmal für alle freigeschaltet werden. Ja, ihr könnt bezahlen mit Signal, ja. Das wäre eine wunderbare Sache. Aber das ist ja alles auch nicht so einfach. Wo will man denn bezahlen? Wie will man denn bezahlen? Ja, wie geht das? Und das sind alles natürlich Fragen, die man hier erstmal beantworten muss, ja. In einer perfekten Welt wäre es so, ich installiere mein Signal, nehme das als, klicke das als mein Standard-Bezahldienst über NFC an, gehe in ein Geschäft, halt mein Smartphone an den NFC-Kartenleser und kann dann bezahlen über Signal mit Cryptocurrencies, ja, und das Ganze wird dann eben hinten abgewickelt, quasi im Hintergrund von Signal, die dann eben die Firmen bezahlen mit echtem, ja, Anführungszeichen, Geld, ja, und buchen dann den entsprechenden Betrag auf dem Signal Mobile Coin Konto ab. Ja. Das wäre das Ideale und das wird bei uns, denke ich, in Deutschland so schnell eben nicht passieren. Müssen wir realistisch bleiben. Ja. Also, Signal ist here to stay, würde ich mal sagen. Ob das Chayoni M3, von dem ich immer noch nicht weiß, ob das wirklich Chayoni ausgesprochen wird oder Guyonnais, ja, keine Ahnung. Es hört sich aber so französisch an, ja, keine Ahnung. Deswegen sage ich einfach Chayoni. M3, ja, hat ein Moment, Ajani kommt aus Indien, genau. Also, ja, kann man es auch Englisch, denke ich, aussprechen. Kein Problem. Französisch eher nicht dann. Also 8 GB RAM, 256 GB Storage für 120 Dollar. In Indien, klar. Also bei uns wird es dann wahrscheinlich, wenn es bei uns rauskommt, etwas teurer sein. Ne? Aber das Chiaoni, im Moment halt, nee, ist eine chinesische Firma, die in Indien herauskommt. Richtig, so ist es genau. Also das ist eine chinesische Firma, ja. Aber mit Schwerpunkt Indien. So, jetzt habe ich es. Schluck Grüntee. Weiter geht's. MediaTek-Chip, ne, mit, also Helio P60-Chip, da sieht man natürlich, dass es ein ganz klar, also Mid-Range-Gerät ist, ja, vielleicht auch eines der, also, ja, also ich würde sagen, vom Prozessor her wirklich, wirklich Mid-Range, also in der Mitte auch von Mid-Range, so ungefähr, ne? Das heißt, man gewinnt damit jetzt keinen Benchmark, ja, wobei der offenbar auch gar nicht so schlecht ist. Mit etwa 100.000 Punkten bei AnTuTu kommt man also ganz gut voran. Ja. Aber es ist eben, Moment mal, war das 1.000? Also ohne Gewehr, ja, ich weiß nicht, das ist glaube ich das war, ich habe den jetzt glaube ich schon mit einem anderen MediaTek-Prozessor verwechselt. Naja, egal. Also vergiss das mit den AnTuTu-Benchmarks. Ja. Also auf jeden Fall ein Prozessor, der eben nicht mit der High-End-Klasse mithalten kann, aber wohl die sonstige Ausstattung, und das ist sehr, sehr wichtig eben, wie gesagt, 8 GB RAM, 256 GB Storage, das ist für den Preis natürlich phänomenal gut, heißt aber auch, dass man eben Programme, die größer sind, ohne Probleme und ohne große Verzögerung, trotzdem schwachen Prozessor, gut nutzen kann, denn das Handy ist nicht die ganze Zeit mit dem Umkopieren beschäftigt im Speicher, sondern es ist eben genug Speicher vorhanden, Hauptspeicher vor allem, und das heißt, die Programme bleiben im Speicher und müssen dann nicht ständig herumkopiert werden, was natürlich die Flüssigkeit der Bedienung unglaublich erleichtert. Die Ladezeiten sind quasi deutlich geringer und das Telefon fühlt sich dann einfach viel, viel flüssiger an. Genau, das 6,53 Zoll Display hat natürlich eine Auflösung, die jetzt auch keine Rekorde aufstellt, ja, aber entsprechend ausreichend ist, HD Plus Auflösung ist es, und von daher ist es schon, denke ich mal, ausreichend für das Ganze. Ja, und nochmal, um auf den Prozessor zurückzukommen, ja, der Helio P60 ist nicht mehr der modernste Prozessor, aber er ist für die Midrange, für eine Midrange mit diesen Mengen an Speicher doch sehr interessant. Und klar, ein Gaming-Phone ist es nicht, aber es ist ein Telefon, mit dem man wohl auch die allermeisten normalen Aufgaben mit bewältigen kann, und mit diesem Speicher und Storage kommt man dann auch eine Zeit lang mit hin, ohne dass man sich vielleicht in 2 Jahren gleich wieder ein neues Telefon kaufen muss, was ja gerade in Indien beispielsweise auch sehr, sehr wichtig ist, weil im Gegensatz zu uns ist man dort nicht so dekadent und schmeißt jedes Gerät weg, nur weil es eben jetzt mal wieder nicht das Beste ist, ja, sondern man nutzt es eben so lange, wie es funktioniert, wie es eben noch irgendwie möglich ist, und dann guckt man nach dem neuen Modell. Von daher ist es auch wichtig, dass die Geräte auch lange nutzbar sind. Ja. Das ist also sehr interessant, ja, fällt mir gerade einmal, ja, ich hab mal gesagt zu jemandem, naja, aber guck mal, die Haltbarkeit zum Beispiel von so einem japanischen Auto, die ist wesentlich höher, ja, also 10 Jahre ist für die kein Alter, da ist ein VW ja schon fast durchgerostet, ne, und oder war schon 5-mal, 6-mal in der Werkstatt, ne? Und dann sagt mir derjenige, naja, also das Auto muss genau 2 Jahre halten, dann hole ich mir ein neues Auto über meinen Leasingvertrag, ganz einfach. Also, okay, ne, das ist bei in unseren, das vergisst man dann eben bei uns eben mal, ne, ganz schnell, das ist so in so einer Wegwerfgesellschaft, ne, auch für die größeren Sachen mal zählen, ne. Wie, mein Handy braucht nicht so lange zu halten, ich hole mir sowieso jede Woche ein neues, ne. Gut, dann kann man sich auch Schrott kaufen, genau. LG stellt ja seine Smartphone-Sparte jetzt ein. Ja, und da blieb natürlich die Frage erstmal im Raum, was ist denn mit Updates? Die Leute hatten da Angst davor, dass jetzt, okay, jetzt haben die ein LG gekauft, vielleicht vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten und jetzt, ne, ist es tot, Ende. Gut, wunderbar, toll, kann ich in den Mülleimer werfen. Nein, nicht in den Mülleimer werfen. Denn viele Modelle bekommen, was heißt viele Modelle, also die aktuellen Modelle bekommen weiterhin Updates. Und zwar verspricht LG 3 Jahre Updates für die aktuellen Modelle. Und das heißt auch, dass sie hier Unkosten quasi tragen, damit die Kunden zufrieden sind. Und das finde ich eine sehr große Geste, eine gute Sache und eben im asiatischen Raum auch öfters verbreitet. In Südkorea beziehungsweise auch in Japan ist das ein Usus, ja, dass man eben auch seine Kunden noch, sagen wir mal, supportet, auch wenn sie kein Geld mehr abwerfen. Okay. Und das macht LG jetzt auch. Das ist sehr, sehr schön. Natürlich, klar, ganz uneigennützig ist das nicht. Die wollen damit natürlich auch Schadensbegrenzung machen von der Marke her, weil, stellt euch mal vor, das könnte auch Auswirkungen haben auf andere Bereiche, wenn man zum Beispiel von LG-Handys gewohnt ist, ja, dass man dann auf einmal im Regen stehen gelassen wird und dann wird es vielleicht beim Fernseher auch nicht mehr unbedingt LG die Wahl sein. Ne? Was ist, wenn das Modell, ne? Und überhaupt, ne? Also, da ist schon so ein gewisse Art von Schadensbegrenzung mit im Spiel, schätze ich mal. Aber das kann dem Kunden hier nur recht sein, denn dass die Updates noch weiter ankommen, ist sehr, sehr wichtig. Und das heißt, wer sich jetzt ein LG-Phone gekauft hat, der muss das nicht wegwerfen, nur weil LG jetzt keine Smartphones mehr herstellt. Der kann es weiterhin benutzen. Ja? Updates, Sicherheitsupdates gibt es und der Hammer ist sogar, Versionsupdates werden noch versprochen, also dass zum Beispiel einige Smartphones immer noch Android 12 bekommen werden. Ja. Und das ist eine schöne Sache. 3 Jahre Updates also für die Geräte, für die sogenannten Premium-Smartphones, ja, G-Serie, V-Serie, Velvet-Serie und Wing, ja, die werden also alle geupdatet, wobei natürlich bei der G-Serie muss man gucken, die aktuellen Modelle, die eben noch nicht selbst schon so alt sind, dass sie jetzt schon keine Updates mehr bekommen. Also bitte das nicht missverstehen. Ja, wenn euer altes LG-Gerät jetzt keine Updates mehr bekommt, wird es nach dieser Meldung auch keine neuen 3 Jahre Updates bekommen, sondern die sind dann schon vor diesem Datum. Ja. Cool. Also so sieht man das und das finde ich sehr schön von LG, also keine Panik, Leute, tut der Umwelt was Gutes, wenn ihr ein LG-Gerät habt und ihr seid zufrieden, nutzt es weiterhin, ja, die Tatsache, dass LG jetzt aus dem Smartphone-Business aussteigt, heißt erstmal nichts für euch, ihr kriegt weiterhin Updates und seid damit auch auf der sicheren Seite und das ist doch cool. Ja, das OnePlus 9, da sollte man momentan etwas vorsichtig sein. Also wenn ihr vorhabt, ein OnePlus 9 zu kaufen, das würde ich mir erstmal noch kurzzeitig überlegen. Denn jetzt ist bekannt geworden, dass die sehr, sehr, sehr heiß werden. Und zwar nicht nur beim 4K-Video-Shooting mit 60 Frames pro Sekunde. Ne? Und zwar so heiß, dass das Handy dann auf einmal nach einer Minute abstürzt, ja, weil es überhitzt ist, sondern auch bei Fotos in hellem Sonnenlicht, ja, dass da auch das Gerät sehr schnell überhitzt und dann eben entweder abstürzt oder ein Reset macht und eben darauf hindeutet, dass es zu heiß ist. Also, das ist nicht gut. Und man fragt sich natürlich, woher kommt das? Das ist durchaus möglich, dass das ein Softwareproblem oder mit Software gelöst werden kann, ja, indem dort die Routinen überarbeitet werden. Das hört sich auch wirklich danach an. Auf der anderen Seite ist es dieses Hasselblatt-Kameramodul, von dem man natürlich noch nicht so viel weiß, kennt, wie von den Standardmodulen, die normalerweise verarbeitet sind. Da hätte ich klipp und klar gesagt, das ist auf jeden Fall ein Softwareproblem. Ja, da muss eine Routine sein, die amok läuft und die kann relativ einfach dann gezähmt werden, dass die nicht mehr so viel Rechenzeit verbraucht, dass der Prozessor hier extrem heiß wird. Aber da das ein neues Kamerasystem ist, kann ich das natürlich nicht sagen mit Gewissheit. Von daher könnte es natürlich auch ein Hardwareproblem mit der Kamera sein. Und wenn dann mit der Software die Hardware wiederum gedrosselt werden muss, dann kann ich sagen, das wäre vielleicht nicht so das Optimale, denn dann hätte man ja auch Leistung, die man eigentlich erwartet hätte, ja, eventuell nicht mehr. Das heißt also, wenn zum Beispiel 4K mit 60 Frames pro Sekunde auf einmal nicht mehr von der Software aus unterstützt wird, sondern nur noch mit 30 Frames pro Sekunde, damit die Kamera nicht überhitzt, dann muss ich sagen, wäre das natürlich keine Lösung. Also deswegen Vorsicht erstmal, das OnePlus 9 hat irgendein Problem. Hoffen wir, dass es nur Softwareproblem ist. Ich würde aber jetzt momentan tatsächlich noch warten. Lenovo hat ja das Legion Phone Duel 2 Gaming Smartphone rausgebracht. Und das Teil ist cool. Sieht genial aus. Hat ein Dual Fan Belüftungssystem, das heißt zwei Lüfter sind in dem Gerät eingebaut. Einer oben, wo die Luft hereingesaugt wird und einmal einer auf der Rückseite nach hinten weg, wo die Luft, dort wird die Luft rausgesaugt und einmal oben, wo die Luft rausgepustet wird. So, genau, so rum ist es. Und außerdem eine ausfahrbare Selfie-Kamera. Und die ist an der coolsten Stelle überhaupt angebracht, nämlich in der Mitte des Smartphones oben. Also, falsch ausgedrückt. Ihr haltet das Smartphone in den Landscape-Modus, also quasi quer, und dann fährt oben die Kamera heraus, wenn ihr die braucht. Also habt ihr quasi eine Landscape-Selfie-Kamera. Wie genial. Damit entfällt natürlich gleich mal, ne, sich die Sorge zu machen, ja, aber Ultraweitwinkel, damit möglichst viele Leute mit draufpassen, kein Problem. Ihr habt hier jetzt eine Landscape-Modus, da passen die ganzen Leute links und rechts von euch neben drauf, auch die Leute, wo ihr gar nicht drauf haben wollt, wahrscheinlich. Und von daher, richtig cool. Soweit ich das gesehen habe, hat das auch eine tatsächlich eine 44 Megapixel Frontfacing Kamera von Samsung, das müsst ihr euch mal vorstellen. 44 Megapixel Frontfacing Kamera im Landscape-Modus und auch noch 84 Grad Weitwinkelkamera und Autofokus und Live-Steady und Wahnsinn. Also das ist echt, da haben wir diese Selfie-Kamera und ja, die haben sich dabei was gedacht, warum ist denn die an dieser seltsamen Stelle? Tja, beim Gamen, ja, hält man das Handy natürlich in der Landscape, also quer, ja, in der Landscape-Richtung, logisch. So, und dann fährt die Kamera oben raus, das ist die Webcam. Damit kann man auch dann eben zum Beispiel chatten oder irgendwas, beziehungsweise eben Video, Feed schicken, während man eben zum Beispiel zockt, ja, oder andere Sachen macht. Ja. Ganz coole Geschichte, ich finde das richtig toll, die Idee. Ansonsten ist noch eine 64 Megapixel Kamera hinten drauf, natürlich begleitet mit einer 16 Megapixel Kamera mit 128 Grad Field of View und Zoom gibt es leider nur digital, zehnfach, aber das ist ja Zoom, ne, in Anführungszeichen. 5500 mAh Akku. Das sind zwei Akkus, jeweils mit 2750 mAh. Und jetzt haltet euch fest, das werdet ihr nicht glauben, es sind zwei USB-C-Anschlüsse vorhanden. Zwei USB-C-Anschlüsse. Nicht nur, dass ihr mit einem laden könnt und mit dem anderen zum Beispiel weitere Geräte anschließen, wie zum Beispiel Maus, Tastatur. Ja? Ich sage nur zocken, ja? Also wer lieber mit Maus und Tastatur zockt, kein Problem, ja? Sofern es das Gerät unterstützt, ja, kleine Halterung, so USB-C für Strom, an der USB-C einen kleinen Hub anschließen mit einem anderen Videoausgang, da eben auch nur Tastatur und Maus, so, und dann könnt ihr loslegen. Nicht nur das ist möglich, sondern Achtung, wenn ihr zwei Ladegeräte anschließt, dann gibt es tatsächlich Dual Turbo Charge. Ihr könnt also quasi mit zwei Ladegeräten das Teil laden und damit seid ihr dann natürlich mit 90 Watt, ja, ganz schön schnell dabei. Und die Idee ist ziemlich cool. Also ich bin echt begeistert davon. Mal was ganz Interessantes. Nicht nur eine Spielerei, aber es ist schon was Beeindruckendes, ne? Also, hier, ne, hast du mal zwei Ladegeräte? Moment, wieso zwei Ladegeräte? Ja, mein Smartphone, ne, das hat Dual Turbo Charge, ne? Also ein Ladekabel ist da nicht stark genug, ne? Ja, mein Handy ist stärker als deins. Ja, das ist schon cool. Aber es hat auch einen tatsächlichen Nutzen, weil das ist dann nämlich innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube 30 Minuten ist das Teil dann eben vollgeladen. Ne? Wahnsinn. Ungefähr. Ja. Richtig cool. Ja, also alles wunderbar. Memory, da Wahnsinn. Also es gibt von 12 GB LPDDR5 RAM bis zu 18 GB LPDDR5 RAM. Also yay, genug Power. Natürlich für Gaming ist das auch sehr, sehr gut. Die kleinste Version mit dem Storage 256 GB RAM und die größte Version 512 GB RAM mit UFS 3.1 Speicher. 6,92 Zoll AMOLED Screen, das heißt groß genug, um Spaß zu haben. Ja, dass man als Gaming Phone nicht mit so einem kleinen Ding da ankommen kann, dürfte klar sein. Ja. Dann hat es kapazitive Touch Buttons an der Oberseite, ja, so wie am PlayStation-Controller, und zwar tatsächlich auch vier. Ja. In der Tat, also zwei jeweils links und zwei rechts Tasten, die ihr dann programmieren könnt, beziehungsweise in eventuellen Spielen dann genutzt werden. 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Zu dieser Bildwiederholfrequenz habe ich heute schon was in der Rios Wochensicht gesagt. Naja, okay, wenn man denkt, man braucht es unbedingt, ist es in Ordnung, kein Problem. Auch wenn man immer denkt, na, man ist Superman, aber man ist dann eben doch nicht Superman. Von daher, naja, egal, spielt auch keine Rolle. Ist halt der neueste Scheiß, ne? Und deswegen ist es dann natürlich gut. So, 8-Bit HDR Gaming Display, 720 Hertz Touch Sampling Rate, das ist schon interessanter, ja, schnelles Reagieren vom Screen ist da extrem wichtig, natürlich, und 1300 Nits, ja, da kann man sich die Netzhaut wegbrennen, ja, also wunderbar, HDR 10 Plus zertifiziert und Gorilla Glass 5 und das hält auch. Die Fans sind automatisch regulierbar. Man kann hier so einen Turbo-Modus auch noch einschalten. Ja. Und wie gesagt, zwei Lüfter und es sind richtige Lüfter kombiniert mit einer mit so einer Dampfkammer, ja, Vapor Chamber und das nennt sich dann eben Liquid Cooling, also die Flüssigkeitskühlung, die eben dann von diesen Lüftern quasi unterstützt wird. Der Prozessor hätte ich fast vergessen, ja, ein Snapdragon 888 5G, ja, und Adreno 660 GPU. Damit ist das Teil natürlich im Moment absolut top. Ja. So, also das hört sich alles sehr, sehr gut an und erfreulicherweise sind die Preise auch nicht vollkommen abgedreht. Ja, das freut mich natürlich. Bei solch einer Leistung hat man schon gesehen, zum Beispiel beim ROG von Asus, die sind vollkommen abgehoben mit den Preisen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also hier könnte ich mal vorstellen, die 12 GB Version mit 256 GB Speicher. Ja, das ist also die kleinste Version. Das ist noch ein annehmbarer Preis. Ja, 799 Gibt es, glaube ich, bei dieser Leistung von einem Smartphone nicht viel zu meckern. Das dürfte eins der schnellsten und leistungsfähigsten Smartphones sein. Aber nicht nur das, das ist eins der innovativsten Smartphones, die es gibt hier momentan auf diesem Planeten. Alleine schon wegen der Kühlung, wegen den kapazitiven Touch-Buttons. Ja, die sollte man nicht unterschätzen. Und natürlich das absolut wahnwitzige Dual-Turbo-Charging, ja. Hammer. Also von daher würde ich sagen, 799 absolut gerechtfertigt. Die größte Version, das ist natürlich wieder mein grundsätzliches Problem, aber immerhin ist die Grenze nicht ganz überschritten. Ich habe ja gesagt, 1000 Euro sind die Grenze, die ich moralisch als vertretbar halte. Die 16 GB Version, 512 GB Storage und Charging Dock für 999. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass selbst dieser Preis hinsichtlich von dem, was man bekommt, ja, und dass das technisch das absolute Top-Teil ist, kann man da wirklich nicht meckern. Also nur mal, um das klipp und klar zu sagen, das Ding zersägt das S21 Ultra komplett. Komplett. Also selbst die kleinste Version wird die größte Version vom S21 Ultra versenken. Okay? Schon allein aus dem Grund, weil selbst wenn die gleiche Leistung hätten, was nicht der Fall ist, dass Samsung nach kurzer Zeit Gaming runterdrosseln muss, weil damit es nicht so heiß wird, während dieses Teil mit der Flüssigkeitskühlung und zwei Lüftern mit voller Power weiterlaufen kann, während es geladen wird, das nächste Problem, ja, eine 2 Stunden Zockspaß auf dem S21 Ultra, unbegrenzt Zockspaß hier, ne, weil Laden vom Akku macht was? Das Telefon heißer, und zwar massiv heißer. Ja. Damit wird wieder die Leistung heruntergedrosselt. So sieht's aus. Und hier nichts. Ja. Volle Power auf Dauer. Cool, ne? Das ist ein Spruch, den sollten die mal nehmen für die Werbung hier, ne? Volle Power auf Dauer. Yeah, so sieht's aus. Also von daher würde ich sagen, 999 Euro sind absolut gerechtfertigt für das Teil. Wahnsinn. Und die magische Grenze von 1000 ist nicht überschritten. Hammerhart. Das sind wirklich übrigens die Europreise. So wird das Gerät in Europa verkauft werden, zu diesem Preis. Und ehrlich gesagt ist das doch richtig cool. Ja, dieses Gaming-Phone. Wahnsinn. Es gibt allerdings ein kleiner Wermutstropfen bei diesem Ganzen. Ja, das muss man sagen. Ein kleines Problem gibt es. Ihr müsst dieses Gerät pfleglich behandeln. Ihr dürft es auf keinen Fall jemals in eure Gesäßtasche stecken und euch hinsetzen. Holt euch auf jeden Fall eine Tasche dafür, eine Gürteltasche, oder steckt es niemals in eure Hosen, sondern nur in den Rucksack, ja, mit, am besten noch mit einer Hülle, ja, sonst ist das Gerät kaputt. Und zwar fatal. Es zerbricht quasi wie ein Knoppers. Ja, also wie so eine Waffel. Zerbricht das Teil. ohne viel Kraftaufwand. Ja, Cherry Rick Everything hat da wieder sich dran gewagt. Ja, und normalerweise, also hat alles gemacht, ja, was ich auch gehört vorher natürlich, war auch recht begeistert soweit, bis es eben zu dem Bandtest kam. Und da sieht man, dass er sich manchmal wirklich anstrengt, ja, so richtig Kraft ausübt, ja, bei den Handys und versucht, die zu biegen, und manchmal, ja, geben da halt mal welche nach, wenn er richtig fest mit brachialer Gewalt biegt. Das sieht man hier nicht. Er biegt und fertig. Und auch die andere Seite, weil, also hier ist der Kamerahuppel, ja, der ist in der Mitte. Ja. Und die andere Seite dann geht er auch nochmal an, und auch hier Waffel, zack, wupp. Also das Teil müsst ihr behandeln, ich will nicht sagen wie ein rohes Ei, aber ihr müsst es behandeln wie ein Smartphone, und das heißt separate Tasche, Gürtel, keinen Druck ausüben, niemals, ja, und pfleglich sein damit, ja, und nicht wie die Kiddies, ne, so, hier, Smartphone um den Tisch knallen, bumm, ja, das war's, okay, tschüss, Ende kaputt. Ja, kann schon das zeitliche gesegnet sein. Das ist ein super High-Tech-Gaming-Phone. Also, nicht so schlimm mit umgehen. Allerdings habe ich wirklich Probleme damit, wisst ihr, das, ich habe es ja schon mal gesagt, ein Gaming-Phone hält auch manchmal, muss auch eigentlich auch was aushalten. Ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie dass in diese Biegebewegung da interessant ist für Gamer, aber also mir wird es jetzt nicht einfallen. Gut, ich habe schon mal ein Smartphone auf den Tisch gepfeffert, weil es nicht so geklappt hat im Zocken, wie ich wollte, ja. Aber ich weiß nicht, ob das überleben würde. Aber also biegen nicht. Biegen macht es nicht. Also wenn ich mal überlege, so 10 Jahre zurück, ja, ich zock Joystick oder so, ne, Wutanfall, ne, und dann gucke ich auch mal aus wütend am Joystick, also wenn ich dann bedenke, okay, ich spiele hier mit dem Smartphone und dann tue ich mal wütend so biegen, das war's. Ne, Krach. Also, pfleglich behandeln, von der technischen Daten her absolut überragend. Verarbeitungsmäßig, da kann man wirklich ein Fragezeichen setzen. Cherry Rig Everything, also Cherry hat auch gleich gesehen, wo das Problem lag, nämlich bei, wie so oft übrigens bei den Antennen, bei der Antenne, weil die dürfen ja nicht mit Metall umhüllt sein, sozusagen. Und wenn man das nicht intelligent macht, gibt es dann tatsächlich eine komplette Stelle, wo quasi kein, nicht wirklich Metallrahmen ist, ein stabiler Metallrahmen, sondern man hat hier eben dieses Stück Plastik dazwischen drin und dann kracht es eben an dieser Sollbruchstelle raus. Und genauso ist das hier passiert. Und es gibt 2 Stück, weil das in der Mitte ist dieser Kamerahubbel und dann gibt es links vom Kamerahubbel und rechts vom Kamerahubbel eben diese Sollbruchstelle und dort kracht es eben auseinander. Schade, schade, aber ich denke trotzdem, dass das nicht unbedingt heißen soll, dass man sich das Teil jetzt nicht holen soll. Das sagt er auch nochmal ausdrücklich. Das heißt nur, dass man eben keinen Fall Druck ausüben sollte, ja, und das eben nicht in die Hosentasche stecken sollte, wobei ich das generell für absolut schlechte Angewohnheit halte. Ich habe noch nie ein Smartphone in meine Hosentasche gesteckt. Sowas wird mir niemals einfallen. Ja? Man kann zu Gürteltaschen stehen, wie man will, aber für mich ist ein Smartphone ein teures Ding, das man behandeln muss wie ein rohes Ei. Und deswegen habe ich immer eine Gürteltasche. Oder eben das Teil, wenn es mal irgendwo nicht gehen sollte mit Gürteltasche, was bei mir eigentlich nicht gibt. Wenn ich irgendwo nicht hingehen kann mit einer Gürteltasche, gehe ich nicht hin dort. Ja, okay, das ist genauso wie mit, wo ich einen Anzug anziehen muss, gehe ich nicht hin. Ne? Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also stellt sich die Frage gar nicht. Ne? nur wenn man halt irgendwo hin müsste und man wollte jetzt keine Gürteltasche anziehen, stellen wir zum Beispiel vor, am Strand mit Gürteltasche, ist vielleicht ein bisschen schwierig, Tasche und in den Rucksack oder so, ja. Ich meine, ins Wasser geht man ja eh nicht mit dem Smartphone. Noch nicht jedenfalls. Ja, also Lenovo Legio 2 Pro. Das ultimative Gaming-Handy, das man sich noch leisten kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben vom Preis her. Aber dass man auch behandeln muss, eben entsprechend so teuer, wie es war. Ja, also schön pfleglich behandeln, ja, vorsichtig damit umgehen, 2-mal täglich anbieten und dann geht's. Jo, was haben wir denn noch? Die virtuelle Google I.O. 2021 wird jetzt stattfinden vom 18. bis 20. Mai 2021. Ihr könnt euch schon registrieren, frei für alle. Und natürlich ist das mal wieder eine schöne Sache, dass man eben jetzt hier virtuell tatsächlich dabei sein kann und virtuell so mitwirken kann, wie alle das machen können. Das heißt, auch hier ist wieder durch diese neue Art der virtuellen Messen, Veranstaltungen, können jetzt Menschen aus der ganzen Welt gleichberechtigt teilnehmen, ohne Tausende von Kilometern vielleicht mit dem Flugzeug durch die Weltgeschichte zu brettern, ja, sondern hier eben dabei zu sein, Ressourcen sparen und eben gleichberechtigt alles mitzuerleben, abgezielt auf diese Leute. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Google kann es ja, wenn sie wollen, ja, oder konnte es zumindest mal. Vielleicht wird das ja ein schönes Erfolgserlebnis, ja. Und 2020 ging ja nichts mit der Google I.O. Ne? Und jetzt eben digital, virtuell, coole Geschichte. Bin da begeistert. Auch die E3 soll übrigens virtueller Form stattfinden. So. Und auch natürlich die Tokyo Game Show, da habe ich ja schon drüber berichtet in der Reviews Wochensicht. Also fantastisch. Das heißt, ich kann jetzt wirklich bei den ganzen Messen dabei sein, wo ich vorher einfach nicht dabei sein konnte. Ja, also ich meine, ein paar tausend Euro zahlen irgendwie für dorthin zu kommen, tausende von Kilometern zu fliegen, das kann ich nicht nur mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, sondern auch mit meinem Geldbeutel nicht. Okay? Also von daher, nö. Geht einfach so nicht. Und will ich auch nicht. Würde ich niemals auf die Idee kommen, deswegen so weit zu fliegen beispielsweise. Aber jetzt hat man eben die Möglichkeit, dort auch teilzunehmen. Cool. So, jetzt komme ich noch zum nächsten. Ja, LG hat sich ja verabschiedet aus dem Smartphone-Business und ich habe gesagt, Sony könnten vielleicht die Nächsten sein, die ihre Smartphone-Sparte da abschreiben, ja, ist momentan noch nicht in, also jedenfalls nicht offen im Gespräch, hinter der Hand vielleicht schon, aber nicht offen, denn es kommen ja neue Sony-Smartphones raus bald, ja, werde ich auch die genau hier mal unter die Lupe dann nehmen, aber die GizChina-Seite, die spekuliert, dass eher HTC der nächste ist. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ihr kennt ja den Spruch totgesagt, leben länger und HTC ist schon längst totgesagt. Ja? Aber die haben sich immer wieder zurückgemeldet. Ja? Aber es kann natürlich durchaus sein. Für mich sind die ja schon seit Jahren ein Kandidat, um jetzt die Smartphone-Sparte abzustoßen, ja, würde ich sagen, pleite gehen, weil die haben auch noch andere Businesses, also nicht nur die Smartphones. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen Businesses momentan die Smartphones auch tragen, ja, so wie es auch bei LG der Fall war. Und irgendwann sagen dann halt die Firmen, so geht das nicht mehr. HTC hat dann eine große Tradition von den Smartphones, von daher kann ich verstehen, dass sie so lange warten, aber die damaligen Entwickler sind wohl alle bei Google gelandet, die können am Leid tun, weil Google kriegt ja auch nichts mehr auf die Reihe, was Smartphones anbetrifft, von daher, wo ist das ganze Know-how hingegangen? Schon sehr, sehr schade. Naja, okay, wie auch immer, LG jedenfalls hat zum Beispiel sehr wenig Gewinn gemacht, ja, Gewinn, also die operative, der operative Gewinn ist bei -80,9%, -80,9%, also es ist wirklich ein Wunder, dass HTC überhaupt noch Smartphones anbietet, ja. Von daher ist es natürlich durchaus, wäre der logische Schritt, dass HTC einer der nächsten ist, die eben abspringt vom Smartphone-Business. Abwarten, Tee trinken. Ne? Ah ja, Tee trinken, das kann ich machen. Mhm. Ja. Xiaomi Mi Pad 5. Ja? Da habe ich ja schon was drüber gesagt. Jetzt sind neue Spezifikationen und Details aufgetaucht. Ja. Codename, der Codename ist übrigens K81C. Muss ich mal das achten. K81C. Ja. Okay. Fast Charging, schnelles Display, was auch immer das wieder heißen soll. Ja. Es wird zwei verschiedene Versionen geben mit zwei verschiedenen Chipsätzen auch. Ja. Und zwar einmal einer mit Dimensity 1200er Chipsatz und dann eines mit Snapdragon 870 Chipsatz. Ja. Nicht wie ursprünglich gedacht an den Snapdragon 888. Ja. Ich würde mich da wahrscheinlich für den Dimensity 1200er entscheiden. Das wird sicherlich auch im Preis noch was ausmachen. Preis kann ich euch noch leider noch nicht dazu sagen, aber ich gehe davon aus, dass das nicht wie bei den Xiaomi Smartphones im Moment ein richtig guter Preis wird, ein richtiger Hammerpreis. Bei den Tablets ist nämlich nicht viel zu wollen. Wenn man die zu teuer macht, war es das. Ja, selbst, wie sieht denn die Konkurrenz aus? Selbst wenn man die iPads anguckt, sind die nicht übermäßig teuer im Vergleich zum iPhone. Ja. Und von daher bleibt da Xiaomi bleibt da keinen großen Spielraum übrig, ja, für Xiaomi hier was zu machen. Und deswegen werden die günstig sein. Die werden sehr günstig sein. Ja. 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 480 Hertz Touch-Sampling-Frequenz, 11 Zoll Display mit einem 2K-Screen. Ja. Und ich denke, das sind schon beeindruckende Daten. Die Akkugrößen scheinen unterschiedlich zu sein. Bei dem Snapdragon 870 Modell wird es wohl ein 8000 mAh Akku sein. Wie groß der vom Dimensity wird, kann ich nicht sagen, weiß man noch nicht. Möglicherweise etwas kleiner, weil der nicht so stromhungrig ist. Der ist wirklich sehr effektiv. Und von daher bleibt jetzt noch ein bisschen abzuwarten, aber das, was jetzt wieder durchgesickert ist, ist wirklich sehr aufregend, muss ich sagen. Und bin mal gespannt. Der Preis wird es dann natürlich am Ende entscheiden, welchen Erfolg man damit bescheren kann. Aber ein 11 Zoll Display mit den technischen Daten, das könnte schon sehr interessant sein, wenn man da noch genug Speicher und drauf macht, sowohl Storage als auch Hauptspeicher, dann wäre das eine gute Sache. Und wenn der Preis stimmt, wer weiß. Vielleicht wird das endlich mal wieder ein Tablet bei mir. Hab schon Ewigkeiten kein Tablet mehr geholt. So, die Pixel Watch. Ja, das sind jetzt erste High-End-Renderings aufgetaucht. Und ich befürchte, dass das tatsächlich der Design-Language von Google momentan entspricht. Und genau das, was die beim Smartphone hätten machen sollen, schon seit längerer Zeit machen sollen, machen sie jetzt bei Smartwatches, bei denen es nicht angebracht ist. Nämlich keinen Bezel. Da bringen die Smartphones raus mit 80er Jahre wollte ich gerade sagen, mit 2010er Bezels. Ja, muss man ganz klar sagen. Riesigen Dinger. Wo die Leute nur noch den Kopf schütteln und sagen, das ist ja furchtbar. Und bei Smartwatches, wo ein Bezel unabdingbar ist, damit man eine Smartwatch länger als einen Tag ohne Kratzer benutzen kann, ja, dort machen sie keinen Bezel dran. Wisst ihr, dort ist es gut, da kann der Bezel nicht groß genug sein, um das Glas der Uhr zu schützen. Ja? Und beim Smartphone soll am besten gar keiner sein, damit man ein großes Display hat. Warum macht Google eigentlich alles falsch? Warum machen die alles falsch? Wer zum Henker ist für so eine Misskonzeption verantwortlich? Er versteht es nicht mehr. Von daher wird es bei mir auch wohl nur eine Fußnote bleiben, zumindest wenn dieses Design sich dann tatsächlich letztendlich als richtig erweist. Noch ist nicht Hopfen und Malz verloren. Es könnte sein, dass diese Renderings eben nicht der Wahrheit entsprechen und dass die eben dann doch noch so gebaut werden, dass man sie auch tatsächlich benutzen kann, ohne dass man sie eben nach einem Tag mit dem Kratzer heulend gefrustet ist, ja. Weil billig wird das Teil wahrscheinlich auch nicht sein. Und ja, von daher, ich bin noch nicht ganz deprimiert darüber, aber naja, es ist, sagen wir mal so, ich würde mir sowieso keine Google Smartwatch holen, keine Pixel Smartwatch. Dieser Zug ist abgefahren. Ja, Google ist dazu, der Google-Zug ist momentan abgefahren und wenn Google da keine 180-Grad-Kehrtwende macht, mit seinen ganzen Gebaren, seinen ganzen Ambitionen momentan, dann wird es mit uns auch nichts mehr werden. Ne? Das sage ich ganz ehrlich. Und von daher ist das für mich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein oder eine Bestätigung dafür, dass ich in dem Google Product Universe nichts mehr zu suchen habe. So, Java-Verwendung in Android, das war ja eine große Sache. Google gegen Oracle. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist doch schon alles Eisen, das ist doch, wann war das? 2010. Yep, 2010. Aber erst heute wurde ein rechtskräftiges Urteil gesprochen. Erst jetzt hat der oberste Gerichtshof der USA die Klage von Oracle zurückgewiesen und damit hat Google auf ganzer Linie gewonnen. Und das war zum Beispiel eine Sache, wo ich voll und ganz hinter Google gestanden habe und auch immer noch hinter Google stehe. Ja, es ging dabei um die Verwendung von Java-APIs. Ich habe nach diesem Rechtsstreit, nach dieser Klage von Oracle, habe ich ja dazu aufgerufen, Leute, nutzt kein Java mehr. Ich bleib dabei, nutzt kein Java. Ja, aber alleine schon die Tatsache, dass die Firma Oracle versucht, Leute oder Firmen abzumahnen, die eben die Java-API integrieren und dafür nichts zahlen, ist bei mir einfach unglaublich. Eine API ist eben nicht schützenswert, meiner Meinung nach. Das hat das erste Gerichtsurteil so entschieden, dass eine API nicht geschützt werden kann. Dann wurde das Urteil aber quasi aufgehoben und gegenteilig entschieden von der nächsten Instanz. Und jetzt hat der oberste Gerichtshof eben diese Klage abgewehrt und gesagt quasi, dass das nicht durchsetzbar ist von Oracle. Und somit ist diese Sache jetzt erstmal vom Tisch. Heißt, ob das jetzt wirklich heißt, dass das auch grundsätzlich für alle Firmen zählt, weiß ich nicht. Und ihr wisst ja, ne, Google ist groß genug. Die kann sich gegen eine Klage von Oracle auch bis zum bitteren Ende wehren und dann auch gewinnen. Eine kleinere Firma kann das vielleicht nicht durchstehen, wenn trotzdem geklagt wird. Und deswegen am besten kein Java benutzen, gar nichts. Eine vernünftige Programmiersprache vielleicht nehmen und dann eben hat man eben auch diese Gefahr umgangen. Ja. Also empfehlen tue ich es trotzdem nicht, aber Google hat voll und ganz Recht bekommen. Die Klage ist abgewiesen und damit darf Google weiterhin ganz normal das nutzen. Aber auch das fand ich ehrlich gesagt richtig schön. Ja. Google hat sich schon von Oracle abgewandt. Das finde ich auch richtig so. Natürlich, wenn man von einer Firma verklagt wird, würde ich dessen Finanzsoftware auch nicht mehr nutzen wollen. Und Google macht es jetzt tatsächlich, die migrieren ihre Finanzsoftware jetzt von Oracle zu SAP. Und das finde ich auch schön. Das heißt, hier wird jetzt das gesamte Finanzwesen umgeswitcht auf SAP. Das ist ein Millionendeal, wenn nicht sogar ein Milliardendeal. Das wird sich dann zeigen. Und es ist ein riesengroßer Verlust von Oracle, denn das war sozusagen eines der Zugpferde. Ja, und man sollte vielleicht auch bei Oracle mal von diesem hohen Ross runterkommen, mal überlegen, was passieren könnte, wenn man seinen wichtigsten Kunden verklagt. Also, weiß nicht, so blöd kann man eigentlich nicht sein, dass man das nicht kommen sehen kann, oder? Von daher, richtig cool, Google, jetzt kriegt SAP den Zuschlag und Das wird hier bestimmt wo sind die? In Wiesloch, Waldorf Wiesloch, wird es bestimmt gern gesehen, dass jetzt hier dieser Riesendeal hier SAP winkt, und das ist ja nicht verkehrt. Ne? Coole Sache. Und zu Oracle kann ich nur sagen. Tja, Gigaset, die haben nicht so viel zu lachen momentan. Denn da gab es ein Problem mit einem Update. Ein Update-Server war durch Malware befallen, hat die tatsächlich an updatende Kunden verteilt. Per Firmware-Update, eine Katastrophe natürlich. Zum Glück sind nicht alle Gigaset-Handys davon betroffen. Wer es nicht weiß, Gigaset stellt auch einige Android-Smartphones her. Ja. Aber gibt's jetzt hier auch eine Anleitung, wie man das lösen kann, wenn man infiziert ist, wenn das eigene Android-Gerät infiziert ist. Einfach und stressfrei wird das nicht sein, das ist ganz klar. Aber man muss es auf jeden Fall gleich machen, oder wenn man sich da nicht sicher ist, auch das Gerät nicht mehr benutzen. Immerhin gibt es eine Möglichkeit offenbar, die scheint zu funktionieren. Denn hier werden Daten dann abgezogen. Das ist ein Trojaner, was da installiert wurde. Ja. Und zum Beispiel wurde da Apps gesperrt, und man bekommt nur hier, ich glaube, man muss da irgendwas eingeben. Ja, wahrscheinlich muss man das dann irgendwo kaufen, ne, und dann eben wieder entsperren lassen. Ja, ist ja klar, so eine Art Erpressung. Ne. Telefonnummern gehen natürlich rüber, Schad-SMS könnten versendet werden und so weiter und so weiter. Ne. Ziemlich heftig, aber ja, das, so schnell kann es passieren. Wie gesagt, sind nicht alle Geräte davon betroffen, von diesem Malware-Update. Von daher erstmal gucken. Ich verlinke den Artikel mal. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr eins von diesen seltenen Geräten habt, ob ihr davon betroffen seid oder nicht. Und da ist auch eine Telefonnummer von Gigaset drauf. Wenn ihr Rat braucht, könnt ihr dort vielleicht anrufen und nachfragen, was ihr denn tun solltet. So, bei Spotify gibt es auch eine Änderung, eine Neuerung. Da kann man jetzt mit Hey Spotify, kann man jetzt die Musik-App erwecken und kann dann eben hier seine Lieder starten und so weiter und so weiter. Ist natürlich wie immer problematisch. Das ist so ziemlich die einzige Funktion hier beim Amazon Echo, die ich nicht benutze. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum, dafür hat man es doch. Ja, aber genau das funktioniert eben nicht richtig. Nämlich genau dann, ihr habt das Gerät auf Deutsch stehen, dann werden die Titel nicht erkannt oder oft nicht erkannt, die eben in Englisch sind. Es ist zwar ein bisschen besser geworden in letzter Zeit, aber weit davon entfernt, dass ich das zum Beispiel hier fließend nutzen kann. Ihr glaubt gar nicht, was da alles abgespielt wird. Ja, also ich habe schon Schwierigkeiten, meine vorgefertigten Playlists zu starten, ja, da muss ich immer bis Namen auswählen, die auch entsprechend leicht verstanden werden. Ja, ist gut, dass dann auch tatsächlich die echte Playlist ausgewählt wird. Also, das ist wirklich nicht so toll. Ne? Ja, weil eben und Interpreten verschiedene Namen haben können, nicht mehr nur Englisch. Also wenn ihr das gerade auf Englisch habt, und was ist, wenn ihr einen japanischen Titel abspielen wollt oder einen deutschen Titel oder einen französischen Titel oder einen russischen Titel oder, ne? Geht nicht. Ja, also das ist schon übel. Habt das auf Deutsch stehen, dann so die Chance, dass ein amerikanischer Titel abgespielt wird, ist so vielleicht, naja, 60 zu 40, dass das klappt. Ja. Bei Japanischen ist zum Glück, weil die Aussprache von Deutsch und Japanisch ziemlich identisch ist, von den Lauten her, ist es dann einigermaßen okay. Da würde ich sagen 80 zu 20, ja. Aber das reicht einfach nicht aus, weil oftmals sind die Namen eben sehr kompliziert, Buchstaben, Zahlen und so weiter gemischt, ja, mit irgendwelchen Sonderzeichen noch hin und zusammen, ja, und das funktioniert einfach nicht. Also jedes Mal, wenn ich es probiere, geht's nicht. Liegt vielleicht am Musikgeschmack, ganz klar, ne? Andere Leute haben da wahrscheinlich weniger Probleme, wenn ihr alle nur die Charts rauf und runter hört, bin ich bestimmt überzeugt davon, dass da im Hintergrund auch dran gearbeitet wird, dass so die berühmtesten Künstler ja, dann auch erkannt werden. Ja. Aber ja, dann das andere ist schon wieder eine Glückssache. Ja. Und da kann man schon froh sein, wenn das Lied Nee von Perfume erkannt wird. Das wird erkannt, ja, ein Glück. Ja. Aber bei vielen anderen Songs ist das dann eben nicht mehr der Fall. Ne? Ist eben so. Also von daher wird einem dieses Hey Spotify auch nicht viel nützen, wenn eben das so sein wird wie bei jedem Voice Assistant momentan, dass dann eben die entsprechende Band und der entsprechende Songname nicht erkannt wird. Weil es eben, ja, manchmal zwar in der richtigen Sprache ist, aber trotzdem eben kein richtiges Wort ist. Ja. Manchmal gibt es eben so Dinge. Ja. Es ist AI, ne? Wenn es eben keine AI ist. Ja. Das heißt, es wird gesagt, okay, das ist eine KI, aber die KI lernt nichts. Dann ist es bei mir auch keine KI, wenn es nichts lernt, mal davon abgesehen, aber sie lernt einfach nichts dazu und dann kann ich eben auch meinem Echo nicht beibringen, dass wenn ich sage Schlafmuster Delta, ja, dass dann eben die Routine Schlafmuster Delta abgearbeitet wird. Funktioniert nicht. Was ich schon probiert habe, ja, da versteht immer was anderes, weil es einfach dieses Wort Schlafmuster oder im Zusammenhang mit Delta nicht existiert. Dann müsste man das buchstabieren, ja, damit er das richtig versteht. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesagt, Schlafenszeit. Okay, das versteht er, das versteht er auch immer. Ja, selbst wenn ich nuschel, versteht er das. Wunderbar. Aber das andere eben nicht. Und genauso geht es hier auch. Was ist jetzt, wenn die Band Schlafmuster Delta heißt? Oder das Lied? Das funktioniert nicht. Verdammt nochmal. So, das war das mit Spotify. Sony bleibt übrigens Nummer 1 beim Smartphone-Chip-Business. Habt ihr schon gedacht? Nein, Sony ist nicht die Nummer 1 im Smartphone-Business, aber Sony ist die Nummer 1 bei den Kameramodulen im Smartphone-Business. Und das ist auch beachtenswert. Ein riesiger Anteil, vielleicht übrigens auch deswegen diese Lethargie, möchte ich fast sagen, hinsichtlich den eigenen Smartphones, so, wir machen ein Smartphone, ja, egal, jetzt wenn das jetzt nicht erfolgreich ist, das ist doch gut, wir machen das gute Smartphones, egal ob die viel zu teuer sind und viel zu wenig Leistung bringen für das Geld, ne, wir sind sowieso die Nummer 1 bei den Kameras, ne? Boah, Wahnsinn. Dann spielt auch keine Rolle, dass die eigene Sony-Kameras in den eigenen Geräten schlechter sind als viele Kameras von Sony-Kameramodulen in anderen Smartphones. Das muss man sich mal vorstellen. Und da sage ich nur eins, Software. Ja. So ist das sehr traurig, aber tja, so ist es. Mit 46% hat eben Sony hier den Markt im Griff. Ja. 29% der nächste Samsung. Ja. Wahnsinn. Naja. Und Omnivision, dann könnte ich gar nicht, ist 10%. Ja. Seht man mal. Ja. Ja, es gibt ein neues Patent für einen Health Tracker. Und zwar ein Ring. Ja. Wem also eine Uhr nur für das Tracking von den Health-Daten, wie zum Beispiel eben Pulsschlag und so weiter, zu viel und zu unmodisch ist, der kann sich jetzt einen Ring holen. Gibt's in Rosé, in Silber und in Schwarzmetall. Ja. Also, ehrlich gesagt, finde es gar nicht so schlecht. Ja. Faszinierend ist nur, wie haben die das mit dem Akku gemacht? Ja. Das ist ja wirklich faszinierend. Ich meine, der Akku ist ja mikroskopisch dann. Ne? Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich also schon an der Grenze von dem. Und da stellt sich die Frage, wenn so ein Gerät mit solch kleinen, ich weiß gar nicht, ob da wirklich ein richtiger Akku eingebaut ist oder ob das nur ein Kondensator eventuell ist, ja, weil wenn so geringe Energiemengen offenbar gebraucht werden, dass mit solchen Mini-Akkus das gemacht werden kann überhaupt, ja, dann könnte man die ja auch quasi mit einer Art Kondensator, der möglicherweise eben genug Strom für etliche Minuten zwischenspeichert, ja, und die Erzeugung quasi von der Haut selbst stattfindet, denn elektrische, also so eine Haut, ja, das ist, oder was heißt, Haut, also der menschliche Körper erzeugt auch elektrischen Strom und es kann man auch messen, wenn man ein sehr empfindliches Messgerät hat, ja, dann kann man das auch messen, dass auch auf der Haut Ströme laufen. Ja. Das sind zwar extrem geringe Ströme, aber das hier sind auch sehr geringe Verbräuche. Und da könnte man eventuell hier durch Kondensatoren quasi den Strom zwischenspeichern, ja, der erzeugt wird durch die Haut, durch die Bewegung und eben dann für das Stromverfahren, für das Einspeisen von Strom nutzen. Und da hätte man quasi eine Dauerbatterie, ja, und sein menschlicher Körper. Das heißt, man bräuchte nie irgendwie einen Akku aufzuladen. Das wäre ja was. Ne? Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde ein Patent angemeldet, dass es eben jetzt diesen Health Tracker in Ringform gibt, tatsächlich. Und das ist meiner Meinung nach schon mal alleine sehr, sehr bemerkenswert, dass das überhaupt geht. Und das sieht man auch. Also Größe ist für die Elektronik schon lange kein Hindernis mehr. Man kann auch hier so einen kleinen Tracker drin haben im Ring. Ja, also, ne, jetzt holt mal schnell eure Aluhüte raus. Ja, schon, ihr könnt vielleicht schon einen Tracker am Körper haben. Ja, der Tracker ist überall. Huawei Watch 3, ja, wird herauskommen nein, nicht Google Wear OS, sondern mit Harmony OS natürlich und eine eSIM-Karte. Jetzt letzte Woche kamen die Gerüchte auf, schnell hat sich das verdichtet, dass eben ein neues Huawei Smartwatch-Modell auf den Markt kommen soll. Und wie gesagt, mit Harmony OS soll das Ganze funktionieren. Eine Demo von dieser Harmony OS Watch gibt es schon. Die scheinen jetzt auch umgesetzt worden zu sein. WeChat wird ein Teil sein von dieser Smartwatch. Also zum ersten Mal könnte man meinen, eine Chat-App drin in der Smartwatch, wo man dann wahrscheinlich auch vorgefertigte Phrasen mit beantworten kann. Allerdings geht das schon jetzt, zum Beispiel mit der Honor Watch GS Pro. Da gibt es nämlich einen sogenannten Mood-Chat. Und damit ist es, mit dieser Chat-Software ist es tatsächlich möglich, auch mit der Smartwatch schon zu chatten. Aber man, wer hat schon Mood-Chat, ne? Das ist auch wieder sowas. Ne? Und ansonsten, außer dass man eben mit der Smartwatch damit Nachrichten beantworten kann, hat das Teil eigentlich überhaupt keine Vorteile, sondern Nachteile. Von daher, ja, ist natürlich klar. Also mit der Smartwatch beantworten, Line-Nachrichten mit der Smartwatch beantworten, das wäre natürlich das Nonplusultra für mich, aber da werde ich lange drauf warten können. Das wird es nicht geben. Zumindest nicht mit der Honor Watch GS Pro. Aber vielleicht mal irgendwann mit der Harmony OS Watch. Wenn da schon eben WeChat möglich ist, dann geht es vielleicht auch so. Ja. Da kann man auch eine Voice-Message senden, ja. Oder eine diktieren und mit der Speech-to-Text-Engine dann verschicken lassen. Also gar nicht so schlecht. Huawei bleibt auf der Spur mit seinem Harmony OS und bringt es wirklich konsequent in alle Bereiche. Cool. So, in der Community gab es nicht viel, aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Der Spike hat sich schon wieder zurückgemeldet, cool. Und er hat auch gleich mal was hier geschrieben, und zwar wegen den Energieeinstellungen. Da hatten wir es ja schon öfters davon, ja, wie nervig das geworden ist. Bei Stock Android ist es fast unmöglich, noch irgendwas zu machen gegen das willkürliche Abschießen von Apps von Android. Aber offenbar hat er bei Android 10 mit MyUI 12 doch auch Probleme. Da schreibt er zum Beispiel, habe an den Einstellungen nicht geschraubt, habe mich nur mit anderen Geräten mit anderen angewendet. Das war wegen der Sache von Line. Es ist nicht ganz so wichtig jetzt. Ärgere mich gerade über die Energieeinstellung von Android 10 bzw. MyUI 12. Was alles man möchte, wird im Hintergrund beendet. Ja, und dann, selbst wenn ich der App keine Beschränkung gebe, haut es nicht hin. Sobald der Sperrbildschirm an ist, ist es vorbei. GPS, Route aufzeichnen, habe da mehrere Apps ausprobiert. Nur MyTracks läuft noch. Wenn auch ohne Anzeige einer Karte, hab dann aber wenigstens ein GPS-File. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe also mit MyUI 12 habe ich jetzt überhaupt null Erfahrung, aber bisher gab es eigentlich immer eine Möglichkeit, das paar Einstellungen so zu machen, dass es auch noch bei quasi im Hintergrund läuft. Wichtig wäre da zum Beispiel, ob es eine Möglichkeit in den entsprechenden Programmen gibt, per Notification oben in der Bar immer ein Icon zu zeigen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Das nervt zwar, aber ich muss zum Beispiel hier eine dauerhafte Notifikation von hier zum Beispiel von meiner Fritzbox für das Telefon und auch von Fair E-Mail. Ich kann bei Fair E-Mail auch ausschalten, dass diese Notification, die Dauerbenachrichtigung nicht eingeschaltet wird. Dann wird aber auch Fair Mail tatsächlich beendet nach kurzer Zeit und fertig. Dann kriege ich keine E-Mails mehr, solange bis ich das starte. Das will ich natürlich nicht. Solange eben diese Benachrichtigung dauerhaft bei den Benachrichtigungen zu sehen ist, ja, ist die App auch aktiv. Auch wenn ich hier ausschalte, quasi den Bildschirm und in den Bereitschaftsmodus sozusagen gehe. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das auch für das MyUI 12 zählt. Mal probieren, und natürlich die App muss auch unterstützen, dass dauerhafte Notification angezeigt wird, damit es überhaupt funktioniert. Aber es ist schon echt schlimm, was mittlerweile mit Android gemacht wurde. Google hat es wirklich verbockt da. Ja. Früher, das ist die Ironie, ne? Früher hat man auf Huawei gezeigt und hat die beschuldigt, ne? Das sind die Schlimmsten, was die Stromspartechnologien betrifft. Nur gab es da eine Möglichkeit, das relativ einfach auszuschalten, aber die Leute haben das waren da richtig sauer. Und dann hat Google angefangen, ebenfalls das so mit diesen Stromspareinstellungen zu machen, aber im Gegensatz zu Huawei konnte man eben nicht mehr alles abschalten, einfach so, oder nur noch hingehen und konnte sagen, komplett alle Stromsparfunktionen abschalten. Übrigens, Spike, das wäre auch eine Möglichkeit, wenn alle Stricke reißen, vielleicht auch einfach mal das gesamte Stromsparsystem vom Smartphone, falls möglich, abschalten. Mal gucken, was dann passiert. Wenn da noch mehr Apps betroffen sind, würde sich das vielleicht lohnen. Ja, aber das ist das Einzige, was dann also noch geht. Was natürlich aber auch dazu führt, dass die normalen Apps halt dann teilweise sehr, sehr stromhungrig sind. Da muss man dann wirklich genau aufpassen und gucken, welche Apps kann man noch drauf haben und welche nicht. Also da wäre doch wirklich das System gut, ja, per App komplett die Stromsparfunktion ausschalten lassen, aber für alle anderen Apps die Stromsparfunktion angeschaltet lassen. Das sollte man einfach ermöglichen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint das wohl Google nicht so genehm zu sein. Sie wollen ihren Energiesparkack durchdrücken, und ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, man könnte ja meinen, naja, da wollen die vielleicht ihre eigenen Apps, die dann natürlich Vorrang haben, ne, könnte man meinen im Hintergrund, ne, können die das dann als Plus verkaufen, weil dann die Third-Party-Apps, ja, die bleiben dann eben nicht im Hintergrund nicht aktiv, ne, und so weiter. Aber nee, das ist leider nicht so. Das kann man deutlich bei Gmail sehen. Dass dann eben auch mal stundenlang keine Nachrichten empfängt, Bis man Gmail da mal startet. Oh, ich habe ja 5 Nachrichten. Oh, da war ja was Wichtiges. Oh, da hatte ich ja ein Meeting gehabt vor 10 Minuten. Cool. Mist, ne? Danke, Google, dass du so damit beschäftigt bist, hier dafür zu sorgen, dass mein Smartphone längere Zeit Akku hat, dass ich nicht so oft gestört werde, ja, durch böse Nachrichten, ja, und sicherstelle, dass mein Smartphone total unnütz ist für wichtige Sachen und nur noch wichtig ist für unwichtigen Kram. Ja, super. Gut, dann haben wir das auch und jetzt kommen wir zu App der Woche. Ausnahmsweise gibt's mal eine, tatsächlich eine, ein Tool mal wieder, ja. Ich bin ja immer so darauf versessen, ja, Spiele zu nehmen, weil ich weiß nicht, ist irgendwie cool, einfach macht Spaß und so, ne? Aber nein, diesmal ist es eine Anwendung. Die ist noch in einem frühen Stadion. Also das heißt, die gibt es noch nicht lange, ja, und das ist noch so, die Firma ist bei Android noch so ein bisschen im Lernprozess, ja, aber es ist eine App für Notizen und PDF-Files lesen. Jetzt, Moment mal, denken, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, ja. Also, das hat einen großen und guten Sinn. Diese App ermöglicht es, PDF-Dokumente zu lesen und Notebooks, ja, zu schreiben, Notizen zu machen und zu ordnen. Also eine komplette Notizverwaltung mit PDF-Reader. Und damit hat man eben sowas, wie was viele Leute eben machen. Ja, beispielsweise, ne, man hat ein Buch. Ich weiß, ich habe das früher nie gemacht, aber mittlerweile tendiere ich auch wirklich dazu, sich Notizen dann zu machen auf dem Buch sozusagen. Das Buch lebt. Das ist dann das eigene Buch. Und ich finde es irgendwie auch sehr faszinierend in letzter Zeit, ja, wenn man dann ein Buch liest und macht sich dort Notizen drauf. Finde ich das sehr, sehr fantastisch und dieses Buch wird dann aufgewertet, weil sehr wertvolle Hinweise darauf geschrieben werden können. Unglaublich. Und genau sowas kann man mit diesem, mit dieser App ebenfalls machen. Editieren, mit Notizen versehen, organisieren, von PDF-Dokumenten und Notizbüchern. Ja, und die Eingabe ist sehr intuitiv, es ist übersichtlich, klar strukturiert. Erstmal wird man natürlich von den Möglichkeiten fast erschlagen, das muss man auch sagen, ja, aber dann geht es doch ganz schnell in Richtung flüssiges, einfaches Arbeiten, markieren beispielsweise von Text in einem PDF, dazu eine Notiz schreiben und diese Notizen in einem separaten Notizbuch in der App quasi noch mit verwalten. Ja. Editieren von PDF-Seiten ist ebenfalls möglich. Ja, auch das ist eine sehr interessante Sache. Man kann sich somit eben auch Notebooks zusammenstellen aus verschiedenen PDF-Dateien, ja, und Notizen hinzufügen. Das ist also ein wirklich ein großes System von möglichen Anwendungen. Wisst ihr, das Problem ist, es gibt gute PDF-Reader und es gibt gute Notizbuch. Apps. Wenn man zum Beispiel einen EPUB-Reader hat, also so ein E-Book-Reader-System, ja, da kann man oftmals sich Notizen machen. Aber wisst ihr, das ist so das Typische, ja. Ihr habt einen PDF, ihr habt einen E-Book-Reader und einen wirklich ganz, ganz rudimentären, will nicht sagen schlechten, Notizzettel. Ja, also da könnt ihr dann einzelne Notizen machen. Fertig. Ohne jeglichen Komfort. Wenn man Glück hat, hat man noch eine Übersicht von den Notizen, die man sich in diesem Dokument gemacht hat. Das ist aber schon das Höchste der Gefühle. Aber dieses ist ein brillanter PDF-Reader und Editor zusammen mit einer vollwertigen umfangreichen Notizbuchverwaltung. Und damit habt ihr wirklich ein richtiges Dokumentensystem vor euch. Und deswegen ist die App übrigens im Apple-Universum schon sehr, sehr verbreitet und richtig gehend berühmt. Ja? Flexil nennt sich das Ganze. Flexil Notes und PDF-Reader. Ja? Und damit seid ihr dann richtig produktiv mit euren Notizen und auch mit euren PDF-Sachen unterwegs. Und wie gesagt, das ist für mich das Äquivalent zu Füller und Buch, wo ihr dann Notizen auf dem Buch direkt macht. Ja? Nur, dass hier in der elektronischen Welt ihr diese Notizen sogar noch separat verwalten könnt im Notizbuch. Ja? Und natürlich auch die PDF-Dateien. Stellt euch vor, ihr schneidet aus eurem Buch oder kopiert aus eurem Buch und Bild nochmal zusätzlich in euer Notizbuch. Ja? Ist ja der Hammer. Also alles ist wirklich fantastisch und bietet jede Menge Möglichkeiten. Das Programm ist kostenlos zum Download. Natürlich, klar, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es In-App-Purchases, Pakete bis 12,99. Wer das wirklich nutzen muss, ja, für seine Arbeiten, Studien, ja, oder auch für seine privaten Notizen mit PDF-Dokumenten etc., dem wird dieser Preis von 22,99 das Maximale, also die größte Ausstattung, nicht sehr abschränken, sondern wird, da bin ich mir ziemlich sicher, zur Übereinstimmung kommen, dass das absolut gerechtfertigt ist und richtig gut ist. Sogar. Samsung S Pen wird unterstützt, wer ein Samsung-Gerät hat. Kompatibel ist es übrigens auch mit einem NAS-Laufwerk. Also ihr könnt auch Dokumente und so weiter auf eurem NAS verwalten. Ob alles auch mit diesem E-Book-Format kompatibel ist, konnte ich jetzt noch nicht genau sehen. Es ist hauptsächlich ein PDF-Reader, allerdings wird hier auch geschrieben, kompatibel mit E-Books. Wäre natürlich der Hammer, wenn man das alles auch mit E-Books machen müsste. Ehrlich gesagt, diese Möglichkeit, die diese App bietet, ist für mich dermaßen faszinierend, dass ich jetzt lieber, wenn die E-Books so nicht unterstützt werden, würde ich mir jetzt in Zukunft lieber die E-Books im PDF-Format holen, statt in EPUB-Format. Weil das hier, das will ich nutzen, das will ich haben. Das ist für mich die digitale Version des Kritzelns auf dem Buch. Noch besser mit Steroiden und allem möglichen. Coole Geschichte. Einfach Wahnsinn, muss ich sagen. Wie man aus so einem Tool richtig eine produktive Maschinerie machen kann. Ja, Wahnsinn. Tja, digitale Planer kreieren, hunderte von Farben und Penstrokes, Sizes natürlich. Man kann auch hier mit der Hand kritzeln, zeichnen, ja, und so weiter und so weiter. Man kann eben, wie gesagt, hier alles auch Bilder aufnehmen quasi und Dokumente zu den Notizen hinzufügen, ja, und das alles ganz, ganz einfach und intuitiv und dann abspeichern, auch auf dem NAS-Server, was will man eigentlich noch mehr, gibt's ja gar nicht. Natürlich werden auch, wer sagt, naja, ich will das nicht im NAS machen, gibt auch natürlich einige Cloud-Dienste wie Box, Dropbox, Google Drive, ja, die da eben dann unterstützt werden. Übrigens kann man das auch per Zoom dann hier übertragen und so weiter. Also es geht alles Mögliche. Ja, coole Sachen. Ja, also Flexil, F-L-E-X-C-I-L, Flexil Notes and PDF Reader, kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch etliche Links zu den behandelten Themen heute und natürlich auch zu der App der Woche.